Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Familie. 1. Welche Rolle spielt der Beruf im Leben Ihrer Eltern? Meine Eltern waren immer schon familienorientiert, was allerdings nicht bedeutet, dass Beruf und Karriere für sie zweitrangig wären. Beide sind Akademiker und üben seit meiner Geburt denselben Beruf aus. Vater arbeitet als Jurist. Er hat den ganzen Tag mit Klienten zu tun. Wegen seines Berufs hat er eine flexible Arbeitszeit, so übernimmt er gerne mal den Einkauf unterwegs nach Hause. Meine Mutter ist eine überstrapazierte Gymnasiallehrerin, die ihre Schüler leidenschaftlich mag, aber auch reichlich Ärger mit ihnen kriegt. Die Rechtswissenschaft hat mich von Anfang an interessiert, deshalb könnte ich mir etwas in dieser Richtung vorstellen und unter Umständen Staatsanwältin werden. 2. Welche Probleme tauchen bei Ihnen in der Familie auf? Jugendliche haben immer Krach mit ihren Eltern. Bei uns geht es meistens ums Ausgehen, den Zapfenstreich, um Geld oder Jungs, die meine Eltern nicht ausstehen können. Als übermächtige Eltern wollen sie mich ständig kontrollieren. Der Streit endet normalerweise mit einem Kompromiss. Sie sind einsichtig. Das muss man ihnen lassen. Ich habe seit einem halben Jahr einen Freund. Anfangs war es schwer, weil ich da nichts anderes hörte, als dass er nicht der richtige Typ für mich sei. Besonders Vater war überbesorgt um seine heranwachsende kleine Tochter. Jungs sind immer noch ein heikles Thema, aber mein Vater hat meinen Freund seitdem akzeptiert. Der darf sogar ab und zu unser Auto waschen. Dass er mich nachts nach Hause begleitet, gehört natürlich zu seinen Pflichten. 3. Was unternehmen Sie gemeinsam mit Ihren Eltern? Ich sitze von morgens bis abends in der Schule. Meine Eltern sind beide berufstätig. An Werktagen sehen wir uns kaum. Das Abendessen und der Wochenendeinkauf sind fast die einzigen Gelegenheiten, wo wir wirklich zusammen sind. Radeln, ab und zu ins Kino gehen, das war's dann schon. Die gemeinsamen Sommerurlaube werden auch seltener, weil ich jetzt lieber mit meinen Freunden verreisen würde. Nicht mal die Hausarbeiten verrichten wir zusammen, weil ich mich da konsequent rausziehe, mit dem Einwand, dass ich fürs Abi lernen muss. Ausgehen würde ich mit meinen Eltern auf keinen Fall. Und sie dürfen sich auch nicht in meiner Schule blicken lassen. Trotz ihres Vorschlags durften sie mich jetzt auch nicht zur Prüfung fahren. 4. Wann trifft sich in Ihrer Familie die ganze Verwandtschaft? Meine Verwandtschaft ist im ganzen Land verstreut. Wir sehen uns bei besonderen Anlässen, vor allem Familienfesten wie einer Hochzeit oder Weihnachten. Familienangehörige aus derselben Stadt kommen öfter zusammen. Oma kommt häufig mit einem vollen Korb Birnen und Ähnlichem vorbei. Auch mein Geburtstag bietet eine Möglichkeit zum Wiedersehen mit den anderen. Sie reisen an und überhäufen mich mit Geschenken. Ich darf die Kerzen auf meiner Geburtstagstorte auspusten unter den zufriedenen Blicken meiner Eltern. Es werden ein paar Familienfotos geschossen und unendlich lang geplaudert. Den Tag finde ich super. 5. Was verstehen Sie unter Familienplanung? Familienplanung bedeutet, dass die Eltern zusammen bestimmen können, wann und wie viele Kinder sie haben möchten. Obwohl sich das Bild einer typischen Familie in den letzten 30 Jahren sehr verändert hat, bedeutet dieser Begriff immer noch, dass die Eltern zusammenleben, um ihre gemeinsamen Kinder zu erziehen. Ist das Baby geboren, steht den Eltern in Ungarn ein Familienzuschlag zu. Beide Elternteile können bis zu 3 Jahren in Elternzeit gehen. Der Staat fördert des Weiteren die jungen Familien mit der Erhöhung der freien Kindergartenplätze. Bei Wohnungsbau oder Wohnungskauf erhalten sie vom Staat finanzielle Unterstützung, Darlehen oder je nach Zahl der Kinder sonstige Vergünstigungen.